sie ein. Hört gut hin. Hört ihr sie? Die Stille. Sie erfüllt euch. Sie umschmeichelt euch. Wäre es doch immer so ruhig. Genießt sie.